einschalten, heute feiern wir Männerabend. Wir veranstalten heute feiern Männerabend und hätten gerne dazu Damenbesuch. Ordentlicher Schlag in die Schnauze.